Gevatter tot. Von Terry Pratchett. Aus dem Englischen von Andreas Brandhorst. Hörspielbearbeitung Leonard Koppelmann und Robert Steubner. Musik Alexander Geringers, Tim Helmers und Katharina Mittermeier. 2. Teil: Die Welt ist aus den Fugen. Von Anfang an, da war ich da, der sanfte Sensenmann. Hab keine Angst, mach dich bereit, denn du bist auch bald dran. Renn nicht weg, it makes no sense, es ist nicht zu spät. Ich hauche diese Worte, wenn ich vor dir steh. Hallo, hallo, ich bin der Tod. Ich befreie dich vom Leben deiner größten Not. Ich hol die Soul, Gevatter Tod. Ich komme morgens, mittags, abends, nach dem Abendbrot, Gevatter Tod. Was soll denn das? Was motzt du rum? Komm, lass mich jetzt in Ruhe. Wieder Topf zu deinem Deckel, der hör ich zu dir dazu. Sorry mal eben, tut mir leid, es ist ja nur ein Job. Wenn du dich beschweren willst, dann geh zu deinem Gott. Ja, dann wirst du schon sehen, was du davon hast. Der kann dir nicht helfen, aber ich in eine andere Dimension. Hallo, ich bin der Tod. Ich befreie dich vom Leben deiner größten Not. Ich hol die Soul, Gevatter Tod. Ich komme morgens, mittags, abends nach dem Abendbrot. Yeah. Hallo, hallo, ich bin's. Ja, hallo, hab keine Angst, Baby, ich bin dein Freund. Ja, ich lass dich nicht allein. Nein, komm doch mit. Ja, ja. Oh, wir können auch einen Kaffee trinken zusammen, wenn du willst. Und dann können wir noch 2 Stunden warten, ja. Und dann hole ich dich. Prinzessin Kelis Bildnisse waren praktisch allgegenwärtig. Klebten an jeder freien Fläche. Binky trabte durch die hellen Straßen vorbei an einer Keli, die von Türen, Wänden und Giebeln herabblickte. Mord starrte auf hunderte von Plakaten, die seine Geliebte zeigten. An Mauern und Masten, an Fenstern und gläsernen Vitrinen, an Türen und schmalen Zugängen, an Karren und hölzernen Verschlägen. Es riecht überall nach Kleister. Seltsamerweise scheinen die Leute hier überhaupt nichts davon zu bemerken. Mord kam an Nachtwächtern vorbei, deren Aufgabe jetzt offenbar darin bestand, kleine Glocken zu läuten und ein wenig verlegen, den Namen der Prinzessin zu rufen. Sie schienen Mühe zu haben, sich an ihn zu erinnern. Hey, hey, hey, was soll das werden? Entschuldigung, ist das hier das Zimmer von Prinzessin Kelly? Schon, aber Gemach, Gemach. Klopft man nicht an, ehe man in das Zimmer einer Dame tritt? Tja, das wollte ich ja, aber dann bin ich glatt durch die Tür gestoßen. Ja, das habe ich gesehen. Ja. Wie machst du das? Ich bin Zauberer, aber den Trick würde ich gerne lernen, wenn es möglich ist. Du bist Zauberer? Dann hast du sicher auch die graue Kuppel gesehen, die sich über diese Region wölbt, nicht wahr? Schon? Was das schon angeht, muss ich passen. Nur in einem Punkt bin ich ganz sicher. Ein zischendes Etwas kriecht über die Landschaft, aber niemand scheint es zu bemerken oder sich Sorgen zu machen, obwohl es... Wie schnell bewegt es sich? Dinge verändert. Du hast es gesehen? Wie weit ist es entfernt? Wie schnell kommt es heran? Natürlich habe ich es gesehen. Ich bin zweimal hindurchgeritten. Das fühlte sich an, als ob man... Aber du bist doch kein Zauberer. Wieso? Ich weiß nicht genau, wer du bist. Und ich hoffe, eines Tages habe ich genug Zeit, um es herauszufinden. Aber im Augenblick gibt es Wichtigeres. Etwas Schreckliches wird geschehen und du stehst in irgendeinem Zusammenhang damit. Und das bedeutet, Kelly stirbt plötzlich. Verstehst du denn nicht? Sie wird schon seit einer Woche tot sein. All dies hier ist dann nie geschehen. Der Attentäter hat seinen Auftrag durchgeführt. Die Realität heilt ihre Wunden und anschließend ist alles in bester Ordnung. Naja, also... Ich meine vom Standpunkt der Historie aus gesehen. Naja, eigentlich gibt es ja gar keinen anderen... Vertrau mir. Wir Zauberer wissen über solche Dinge Bescheid. Hier, vielleicht wirfst du einen Blick in das Buch hier. Mord blickte ihm über die Schulter und runzelte die Stirn, als er die schnörkelige, magische Schrift sah. Die einzelnen Zeichen bewegten sich dauernd, krochen zitternd über die Seiten und lehnten es ab, von einem Nichtzauberer gelesen zu werden. Was hat es damit auf sich? Es ist das Buch der Magie, verfasst von dem Magus Alberto Malich. Eine Art theoretisches Werk über die Zauberei. Ich rate dir, die einzelnen Worte nicht allzu lange anzustarren. So etwas mögen sie nicht. Nun, an dieser Stelle hier heißt es, Den? Den? Den habe ich schon mal gesehen. Wen? Ihn. Das Bild dort zeigte einen älteren Zauberer, der ein Buch samt Kerze hielt und den Eindruck erweckte, an unheilbarer Würde zu leiden. Oh, Alberto Malich. Jeder Zauberer kennt ihn. Schließlich hat er die unsichtbare Universität gegründet. Im Hauptsaal gibt es eine berühmte Statue von ihm. Aber wie solltest du, wenn du kein Zauberer bist? Jetzt glaube ich, weiß ich wieder. Alberto Malich. So, Albert. Er lebte vor langer Zeit, nicht wahr? Vor ungefähr 2000 Jahren. Hör mal, ich weiß nicht, warum... Moment. Ich wette, er starb nicht. Bestimmt verschwand er einfach so, oder? Komisch, dass du das erwähnst. Ich hörte einmal eine Legende. Und darin heißt es, Malich habe sich auf einige höchst eigentümliche Dinge eingelassen. Angeblich hatte sich selbst in die Kerkerdimensionen geschleudert, während er versuchte, den Ritus von Aschkente rückwärts zu vollziehen. Man fand nur seinen Hut. Tragische Sache. Alberto Malich, höchst interessant. Ja. So, der eigentliche Grund, warum ich dir dieses Buch hier zeigen wollte. Ja? Du hast mich eben etwas über das Phänomen da draußen gefragt. Ja. Es ist eine Grenzfläche. Und mit der Gleichung hier drin kann ich ausrechnen, wann sie uns verschluckt. Wie schnell bewegte sie sich vorwärts? Soweit ich das feststellen konnte, bewegte sich die Grenzfläche mit der Geschwindigkeit eines Spaziergängers. Kannst du sie nicht mit Magie aufhalten? Nein, ich nicht. Sie würde mich plattquetschen. Ja, und was passiert, wenn sie das Schloss erreicht? Oh, dann wohne ich wieder in der Mauergasse. Ich meine, in dem Fall habe ich mein Haus nie verlassen. Was? Wenn sich die Kuppel um uns schließt, ist dies alles nie geschehen. Eigentlich schade. Weiter mit unserer Berechnung. Wie weit ist die Grenzfläche etwa entfernt? Etwa 20 Meilen, schätze ich. Das bedeutet, sie trifft morgen gegen Mitternacht hier ein. Genau rechtzeitig zur Krönung. Wessen Krönung? Kelis Krönung. Aber sie ist doch schon Königin, denke ich. In gewisser Weise. Offiziell wird sie erst, wenn man ihr die Krone aufs Haupt setzt. Ich muss sofort zu ihr. Wächter stehen vor ihrem Zimmer. Das sei nur der Form halber erwähnt. Ich weiß natürlich, dass es für dich nicht den geringsten Unterschied macht. Stehen bleiben oder ich schieße. Wache! Prinzessin Kelly, erkennst du mich nicht? Na, Ed. Was? Ist alles in Ordnung mit dir? Bist du verletzt? Was? Nicht, dass ich wüsste. Ich habe dich gewarnt, dass es keine gute Idee ist, ohne anzuklopfen einzutreten. Jetzt hast du ein Loch in der Brust. Was sagst du? Du spürst keinen seltsamen Luftzug? Hast du nicht den Eindruck, irgendwo undicht zu sein? Nö, warum? Hallo, ich habe dich gerade erschossen. Du hast gefälligst tot zu sein. Es reicht, wenn ich am Leben bin, gleichwohl ich tot sein müsste. Sie hat völlig recht. Von rechts wegen müsstest du jetzt tot sein. Sie hat dich genau ins Herz getroffen. Was? Sowas glatter Durchschuss. Ach, gönnt man Toten überhaupt keine Ruhe. Ich dachte immer, wenn man gestorben ist, kann man endlich mal richtig ausschlafen. Das ist nicht fair. Ich bin nur gekommen, um zu helfen. Du willst helfen? Helfen? Wenn du nicht gewesen wärst, dann... Na, legst du bereits in einem Grab. Aber dann hätte ich alles vergessen. Tote haben kein besonders gutes Gedächtnis. Tote leiden nicht. Tote... sind tot, ja. Sie zeichnen sich durch einen eklatanten Mangel an Leben aus. So. Kelly, mein Pferd steht draußen. Und du weißt sicher, dass es kein gewöhnliches Pferd ist. Ich kann dich an jeden gewünschten Ort bringen. Du brauchst nicht hier zu bleiben. Mit der Monarchie kennst du dich nicht besonders gut aus, oder? Nein. Sie meint Folgendes. Besser eine tote Königin im eigenen Schloss als eine lebendige Bürgerliche irgendwo anders. Nun, das hätte ohnehin keinen Zweck. Nicht etwa der Palast ist das Zentrum der Kuppel, sondern sie... Wenn du weiterhin im Schloss bleibst, ist dein Tod gewiss. Ach, meinetwegen. Dann zeige ich der Scheibenwelt, wie eine Königin stirbt. Ich weiß, wie eine Königin stirbt. Wie alle anderen Menschen auch. Warum bist du so versessen auf den Tod? Ich kenne einige Leute, denen sehr viel daran liegt, dass du am Leben bleibst. Ich gehöre nur zu dir. Und du gehörst nur zu mir. Oh Baby, ich liebe dich sehr. Jeden Moment verbringe ich gern mit dir. Wir haben uns doch so viel zu sagen. mich verstehen. Ich gehöre nur dir. Und du gehörst mir. Der Rest, wir werden sehen. Komm, Baby, lass uns gehen. Komm, Kleiner. Hör mir zu, Kelly. Ich glaube, ich kann dir helfen. Ich kann uns mächtige Magie verschaffen. Es schneit gut. Mit Zauberei wäre es doch möglich, die Grenzfläche aufzuhalten, oder? Was? Mit meiner nicht? Es müsste wirklich starke Taumaturgie sein. Und selbst dann wäre gesunde Skepsis angebracht. Die Realität ist recht hartnäckig. Gib mir ein bisschen Zeit. Ich mache mich schon auf den Weg. Bis morgen. Lebt wohl. Oh, er hätte wenigstens die Tür öffnen können. Mord trieb Binky zu äußerster Eile. Er hatte tatsächlich einen Plan. Doch brauchte er dazu Isabels Hilfe. Wer ist da? Ich bin's, Mord. Mach die Tür auf, bitte. Es ist nicht abgeschlossen. Ich hoffe, dass du nicht hier eindringst, um meine Hilflosigkeit auszunutzen. Für solchen Unsinn habe ich keine Zeit. Nimm die Kerze, ich brauche deine Hilfe. Es geht um Leben und Tod. Isabel, wir müssen jemandem das Leben retten, einer Prinzessin, wenn du es genau wissen willst. Und ich soll dir dabei helfen? Komm schon, wir müssen in die Bibliothek. Und sie ist wirklich eine richtige Prinzessin? Ich meine, kann sie eine Erbse durch 12 Matratzen spüren? Upsi, liebst du sie? Sehe ich so aus? Du wirkst ein wenig nervös. Welche Gefühle bringt sie dir entgegen? Keine Ahnung. Ah, unerwiderte Liebe ist besonders schlimm. Wonach suchen wir eigentlich? Willst du etwa in ihrem Buch? Nein, nein, wir suchen Alberts Biografie. Och, weshalb? So langweilig wie der ist, hat er gar keine. Es gibt für jeden Menschen eine. Na dann. Ich brauche einen mächtigen Zauberer, verstehst du? Und ich glaube, er ist einer. Wer? Albert? Ja, wir suchen nach einer Biografie mit dem Titel Alberto Malich. Vermutlich ist er mehr als 2000 Jahre alt. Wer? Albert? Ja, Albert. Oh, dann müssen wir ins Archiv. Dort bewahrt mein Vater alle Bücher auf, die älter als 500 Jahre sind. Im Archiv war es dunkel und still. Hier gab es keine Leben mehr, die geschrieben werden mussten. Die Bücher schliefen. Hier, ich hab's gefunden. Hier, Mord! Psst, schrei nicht so rum. Und bitte wackel nicht so, die Leiter wirkt nicht gerade sehr stabil. Oh je, das sind mindestens 10 Meter. Bist du etwa nicht schwindelfrei? Na los, lies. Kannst du was entziffern? Ich geb mir ja Mühe. Halt mal die Kerze näher ran. Rang er mit der Händen, verärgert darüber, dass alle manchen früher oder später dem Tode ausgeliehen verzeiht. Woraufhin er schwor, dann Schicksal einen Strichscher durch Rechnung zu machen und Unsterblichkeit zu finden und, och, das ist in Alt geschrieben, bevor man Grammatik und Orthographie erfand. Schlag doch mal auf der letzten Seite nach. Nein, das gehört sich doch nicht. Ich meine, es ist sein Leben, es geht uns nichts an. Na das und? Ist... Hast du etwa Angst? Also, er schlich durch die staubige Dunkelheit des Archivs. Den Blick auf den matten Kerzenschimmer weit oben gerichtet. Die kleinen Teufel schnüffeln schon wieder herum, dachte er. Stecken die Nasen in Dinge, die sie nichts angehen. Mord, er... Psst, sei still, ich lese. Entschlossen dazu, dem ein Ende zu bereiten. Mord. Auf leisen Sohlen näherte sich Albert der Leiter. Mord. Spuckte in die Hände und machte sich bereit, dem Gerüst einen ordentlichen Stoß zu geben. Mord, guck doch mal. Tod würde gewiss nichts davon erfahren. Seit einigen Tagen verhielt er sich recht seltsam. Was einzig und allein die Schuld des Jungen. Mord hob den Kopf und sah in Isabels entsetzt blickende Augen. Das Mädchen griff nach dem Buch und starrte weiterhin seinen Begleiter an, als es den Arm ausstreckte und den dicken Band fallen ließ. 4 Vielleicht hast du ihn umgebracht. Was, hier? Außerdem, ich kann mich nicht daran entsinnen, von dir einen besseren Vorschlag gehört zu haben. Nein, aber er ist ein alter Mann. Meine Teufel, ich verdirre sie. Mit seinen Fluchmuskeln ist offenbar alles in Ordnung. Albert hockte im Staub, lehnte sich mit dem Rücken an die Regale und hielt sich den Arm. Es ist wohl kaum nötig, einen solchen Wirbel zu machen. Warum habt ihr mir das angetan? Ich wollte doch nur herausfinden, was ihr hier treibt. Du wolltest uns von der Leiter stoßen. Ich hab's im Buch gelesen. Es wundert mich nur, dass du keine Magie verwendet hast. Du weißt also Bescheid, nicht wahr? Ja. Nun, ich hoffe, jetzt bist du zufrieden. Du hast kein Recht, in meinem Leben herumzuschnüffeln. Halt! Warte, ich brauche deine Hilfe. Oh, natürlich, das ist doch ganz logisch, oder? Du dachtest schlicht und einfach, ich spioniere ein bisschen in Alberts Privatleben, lasse es auf ihn hinabfallen und bitte ihn anschließend um Hilfe. Bitte, Albert! Leona Kiebel, Ankh-Morpork's erste Arbeitsvermittlerin, verspürte heute ein diffuses Unbehagen. Vielleicht lag es an dem Haferbrei, den sie zum Frühstück gegessen hatte. Vielleicht lag es aber auch an dem seltsamen Klienten, der vor ihrem Schreibtisch saß. Sie legte den Bleistift beiseite und zeigte ein einstudiertes Lächeln. Und ich kann durch Wände gehen. Ja? Also, das würde ich gern sehen. Es wäre eine durchaus interessante Qualifikation. In Ordnung. Pass gut auf. Ja. Nun? Dies ist eine ganz gewöhnliche Mauer? Ich glaube schon, ja. Sie scheint sich mir zu widersetzen. Den Eindruck habe ich auch. Mir scheint, du hast weder besondere Fähigkeiten noch irgendwelche speziellen Talente. Vielleicht solltest du dich als Lehrer versuchen. Tods Gesicht war eine Fratze des Entsetzens. Nun, diese Beschreibung traf eigentlich immer zu. Aber diesmal steckte Absicht dahinter. Weißt du, viele Leute besuchen mich und hoffen, dass ich ihnen zu einer neuen beruflichen Laufbahn verhelfen kann. Doch es kommt nur selten jemand, der von sich behauptete, eine anthropomorphe Personifizierung. Personifizierung zu sein, ja. Was bedeutet der Ausdruck? Dies. Beruhige dich wieder. Der Sand reicht noch für einige Jahre. Möchtest du genau wissen, nein, wie viel Zeit dir noch nein, bleibt? Ich nicht. Nein, nein. Danke. Bist du wirklich der Tod? Ja. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Um Komplikationen zu vermeiden. Komplikationen, ja. Du möchtest also umsatteln. Augenblick mal. Ja, zum Waldschrat vielleicht. Nein, auch nicht. Sandmann. Nein, hier, Nikolaus. Der rote Mantel dürfte kein Problem darstellen. Sei nicht albern, ich brauche nur eine Abwechslung. Eine Abwechslung, sehr wohl, ja. Hier. Das ist deine Arbeit? Ja. Man wird dafür bezahlt? Ja, ja, aber verrat bloß nicht, dass ich dich schicke. Hargas Rippenhaus an den Docks von Ankh-Morpork gehörte wahrscheinlich nicht zu den erlesensten Esslokalen der Stadt. Denn die Kundschaft bestand aus recht kräftig gebauten Leuten, die in erster Linie Wert auf Quantität legten und das Mobiliar zertrümmerten, wenn man ihre Wünsche unberücksichtigt ließ. Harga, der Wirt, eine lebende Werbung für seine an Kohlehydraten reiche Ware, strahlte übers ganze Gesicht. Es herrschte Hochbetrieb und alle Kunden waren vollauf zufrieden. Der neue Koch war ein echter Glückskind. Zwei Spiegeleier, Pommes frites, Bohnen und ein Trollburger ohne Zwiebel. In Ordnung. Hier sind sie. So ging es schon den ganzen Abend. Die Eier glänzten gelb und weiß. Die Bohnen sahen aus wie glitzernde Rubine. Und die Pommes frites waren so goldbraun wie an exklusiven Stränden in der Sonne brutzelnde Urlauberkörper. Hargas letzter Koch hatte Kartoffeln gebraten, die wie kleine Papiertüten voller Eiter wirkten. Ein Alligatorbrötchen, das Fleisch knusprig. Hier, Chef. Kaum war die Bestellung aufgegeben, stand sie auch schon auf dem Tresen. Es war fast wie Zauberei. Oder war es Zauberei? Na schön. Ich beschwere mich nicht. Ich möchte nur wissen, wieso du so unglaublich schnell bist. Die Zeit spielt keine Rolle. Tatsächlich nicht? Nein. Du leistest da drin wirklich verdammt gute Arbeit, Junge. Wie nennt man es, wenn man warme Zufriedenheit empfindet und sich wünscht, die Dinge sollten so bleiben, wie sie sind? Ich vermute, in einem solchen Fall kann man von Glück sprechen. Glück. Oh yeah! Man nehme mich, hau mich in die Pfanne. Ein Spritzer Alltag oder Stress reduziere man ein. Mix es mit Genuss und kipp es runter. Mit ganz viel Wein. Gib mir mehr. Mehr davon. Ich liebe das Leben. Und das Leben liebt mich. Oh ja. Ich liebe das Leben. Das Leben an sich. Jetzt bin ich ich. Brüder und Schwestern, es gibt eine kleine Änderung in der Weltordnung. Der Tod wurde abgesagt, mangels Beteiligung. Die Menschheit darf jetzt ewig leben. Der Tod ist arbeitslos. Wenn ihr ihm aber trotzdem begegnen wollt, geht doch zu Hargas Rippenhaus. Dort kocht er für euch die Suppe eures Lebens. Ach, wär das schön. Ach, wär das schön. Ich liebe das Leben und das Leben liebt mich. Ja, ja, das tut es. Ich liebe das Leben, obwohl ich tot bin. Das Leben an sich, ich meine, ich wollte sagen, ich bin der Tod. Ja, jetzt bin ich ich. Ich liebe das Leben, das sind Wiederholungen. Und das Leben liebt mich, ja, aber die Wiederholungen müssen sein. Ich liebe das Leben, ich hoffe, ihr hört mich alle, das Leben an sich. Na? Schneidgut stand unter gewaltigem Druck und er verspürte den Wunsch, den jeder Zauberer unter solchen Umständen empfindet. Er hätte jemanden für eine Zigarette umbringen können. Glücklicherweise schienen seine Vorbereitungen den angestrebten Erfolg zu erzielen. Die Bevölkerung nahm es hin, dass eine Krönung anstand. Obgleich sie nicht genau wusste, wem der Thron gebührte. In Bezug auf den Hohepriester im Tempel des blinden Io musste man jedoch mit gewissen Schwierigkeiten rechnen. Prinzessin Kelly indes kämpfte mit einem Ungetüm von Kleid. Kommt es noch immer näher? Ich fürchte ja. Bleibt uns Zeit genug? Vielleicht nicht, es könnte knapp werden. Wie knapp? Sehr. Na, wie sehe ich aus? Dieses Kleid wurde von meiner Mutter getragen. Und meiner Großmutter. Und meiner Urgroßmutter. Ein Erbstück der Familie. Das Mieder ist mit echten Diamanten besetzt. Ist es nicht wahrhaft königlich? Aber hoffen wir nur, dass Maud schnell etwas einfällt. Sonst könnt ihr dieses wahrhaft königliche Kleid gleich wieder in den Schrank hängen. Ach, es ist schwer, einem Geist zu vertrauen. Er geht durch Wände. Ich habe darüber nachgedacht. Eine rätselhafte Sache, nicht wahr? Ja. Maud geht nur dann durch irgendwelche Dinge, wenn er nicht daran denkt. Ich glaube, es ist eine Berufskrankheit. Eine was? Gestern Abend war ich mir fast sicher. Er wird allmählich wirklich, geradezu extrem wirklich. So wirklich wie tot. Und wirklicher kann man nicht werden. Oh. Maud stellte fest, dass sein Schwert weiter reichte, als er bisher angenommen hatte. Bis hin zu den Sternen. Maud rang mit dem Schwert, das den Horizont zerschnitt, an hohen Bergrücken entlang schabte, Meere verdampfen ließ und weite grüne Wälder verbrannte. Er hörte die Schreie von Freunden und Verwandten. Er wollte innehalten. Doch das Schwert klebte ihm mit eisiger Kälte an den Fingern fest, zwang ihn zu einem unseligen Tanz, der erst enden konnte, wenn nichts mehr lebte. Als es soweit war, als die Welt starr, trat Maud seinem Meister gegenüber. Gut gemacht, Junge. Maud! Meine Maud! Maud! Wach auf! Maud! Was ist? Maud, es geht um meinen Vater. Ja, na schön, ich gehe sofort zu ihm und erkläre ihm alles. Er ist nicht hier. Glaubst du, meinem Vater könnte etwas zugestoßen sein? Sei doch nicht dumm. Er ist der Tod. Aber er war noch nie so lange fort. Nicht einmal damals, als in Pseudopolis eine Seuche ausbrach. Maud? Ja? Was du eben gesagt hast, es klang irgendwie seltsam. Irgendetwas geschieht mit dir. Ich weiß. Aber ich glaube, ich kann es kontrollieren. Naja, hoffentlich hast du recht. Wo ist Albert? Entschuldige, wo bitte ist Albert? Das weißt du nicht mehr? Ihr hattet gestern einen kleinen Disput und am Ende hast du ihn in den Schrank gesperrt. Oh, tatsächlich? Oh, endlich Luft. Auf die Knie! Alberto Malich. Das wagst du bestimmt nicht, Junge. Mord! Gut, von mir aus Mord. Wenn du mir nicht hilfst, werde ich dich töten. Hör auf damit. Sei doch nicht dumm, Mord. Hier kannst du niemanden töten. Gut. Nicht an diesem Ort. Aber ich könnte ihn in die Welt der Sterblichen zurückschicken. Dazu bist du nicht fähig. Wirklich nicht? Ich wäre imstande, dich in die reale Welt zu bringen und dort zurückzulassen. Isabel, gib mir Alberts Lebensbuch. Mord, du solltest jetzt wirklich... Ich wiederhole mich nicht gern. Nun, Alberto, hast du dir irgendwelche Erinnerungen an dein Leben in der anderen Welt bewahrt? Wenn du zurückkehrst, wie viel Zeit bleibt dir dann noch? Insgesamt 91 Tage, 3 Stunden und 5 Minuten. Ha. Ich wusste, dass mir der Tod dicht auf den Fersen war. Aber hier bin ich sicher. Du hast recht. Niemand stirbt in Tods privatem Reich. Bist du damit zufrieden? Oh, ich bin mehr als 2000 Jahre alt. Ich habe länger gelebt als irgendein anderer Mensch. Da irrst du dich. Du hast die Dinge nur ein wenig gestreckt. Die Zeit an diesem Ort ist nicht echt, nur simuliert. Ich war Zauberer, weißt du? Und ein mächtiger noch dazu. Man hat mir sogar ein Denkmal gesetzt. Andererseits, man ist kein großer Zauberer, wenn man sich nicht auch einige Feinde macht. Nun, ich fürchte, sie erwarten mich auf der anderen Seite. Nicht alle von ihnen gehen auf 2 Beinen. Manche haben überhaupt keine. Ich fürchte nicht etwa den Tod, sondern das, was danach kommt. Dann hilf mir. Was du verlangst, ist unmöglich. Ich soll die Realität für dich ändern? Himmel, das ist unmöglich. Es gibt keine Magie mehr, die stark genug wäre. Isabel, lies aus seinem Buch vor. Mit dem Buch kannst du mir nichts anhaben. Lies vor, Isabel. Gut. Albert sah ihn unsicher an. Du kannst unmöglich alles glauben, was dort geschrieben steht. Platzte es aus ihm heraus, obgleich er tief in seinem steinernen Herzen wusste, dass die Biografien aus Tods Bibliothek nie log. Sei endlich still! Rief er und kämpfte gegen die Erkenntnis an, dass sich die Realität zwar nicht aufhalten, aber zumindest ein wenig verlangsamen ließ. Wie? Fragte Mord im bleiernen Tonfall des Vater Tods. Schon gut. Verlier keine Zeit mit meinen Stellen. Sag mir, wie, Zauberer. Albert hatte sich mitten in der unsichtbaren Universität materialisiert. Am gleichen Ort, von dem aus er die Welt der Sterblichen verlassen hatte. Vor rund 20 Jahrhunderten. Kurz darauf merkte er, dass ihn jemand beobachtete. Er hob den Kopf und stellte fest, dass sein eigener marmorner Blick auf ihm ruhte. Er stand direkt vor dem Denkmal, das man ihm gesetzt hatte. Alberto Malich, Gründer dieser Universität, Anno Mundi 1222 bis 1289. Einen solchen Mann sehen wir nie wieder. So viel zur Prophetie. Na schön, ich bin zurück. 2 Zauberer hatten die Explosion gehört, eilten durch die breite Doppeltür, rissen die Augen auf und gelangten zu einem ebenso offensichtlichen wie falschen Schluss. Dort stand der Sockel. Leer. Dort wallte eine Wolke aus Marmorstaub. Und ein leise murmelnder Albert trat daraus hervor. Wie heißt du, Mann? Ich, Rincewind, Herr. Stellvertretender Bibliothekar, wenn du erlaubst, Herr. Ja, schweig. Sag mir, wo Tod ist. Tod, hä? Hochgewachsen, recht knöchern, blaues Glühen in den leeren Augenhöhlen, stolziert dauernd, spricht so. Tod. Hast du ihn kürzlich gesehen? Nein, Herr. Kürzlich nicht, Herr. Nun, ich suche ihn. Dieser Unsinn muss sofort aufhören. Von jetzt an werden andere Seiten aufgezogen. Klar? Ich möchte, dass die 8 ältesten Zauberer hierher kommen. Ich erwarte sie in einer halben Stunde mit allen notwendigen Dingen, um den Ritus von Aschkente zu vollziehen. Verstanden? Willst du nicht doch lieber warten, bis mein Vater wieder zurück ist? Du könntest ihm die ganze Sache erklären. Nein. Warum nicht? Weil ich Mord bin. Hör auf damit. Ich kann nicht. Du bist nicht der Tod. Du vertrittst ihn nur. Wer Todspflichten erfüllt, ist der Tod. Aber ich dachte, du wolltest die Prinzessin retten. Retten? Ich werde sie jetzt holen. Es gibt keine Wahl. Meine Lehre geht heute zu Ende. Das ist nur deine Vorstellung. Du bist das, was du zu sein glaubst. Er sank zu Mords Füßen, begann zu brodeln und wirbelte, als werde er von plötzlichen Sturmböen erfasst. Die Luft knisterte und fühlte sich schmierig an. Mord verzog das Gesicht. Jemand vollzieht den Ritus von Aschkent. Der Ritus von Aschkente dient schlicht und einfach dazu, Tod zu beschwören und zu binden. Die 8 Zauberer standen an den Spitzen des großen Oktagramms, wankten von einer Seite zur anderen und sangen. Sie hielten die Arme ausgestreckt, sodass sich ihre Fingerspitzen berührten. Mehr Energie! Wir brauchen mehr magische Energie! Kurz darauf formten sich Konturen im Nebel. Ein schwarzer Umhang, ein glühendes Schwert. Albert fluchte, als er das bleiche Gesicht unter der Kapuze sah. Es war Mord. Albert sprang ins Oktagramm und versuchte, das noch substanzlose Etwas zu verschwinden. Verschwinde, du Rotzler! In Tods Stall tobte ein regelrechter Wirbelsturm. Doch im Angesicht von Mords drohender Entmaterialisierung vergaß Isabelle ihre damenhafte Zurückhaltung. Sie ballte die Faust, kniff die Augen zusammen und schlug Mord ans Kinn. Ein klatschianischer Hackbraten ohne Zwiebeln, extra scharf. 7 Portionen Pommes Spezial, Rippchen aller Chef. Der Laden brummt, die Kasse klingelt. 2 Treuburger. Na du? Hey! Wo? Verdammt, du kannst doch nicht ausgerechnet jetzt verschwinden. Los, ihr Wichtfiguren, mehr Energie! Wir haben ihn! Albert und die übrigen Zauberer, diejenigen von ihnen, die noch immer auf den Beinen standen und bei Bewusstsein waren, stellten verblüfft fest, dass Tod eine fettige Schürze trug. Albert, du? Warum musstest du alles ruinieren? Alles ruinieren? Weißt du denn nicht, was der Junge in deinem Namen alles angestellt hat? Er hat ins Raumzeitkontinuum eingegriffen. Alles geht durcheinander. Wie kann das sein? Ist das ein Dank für meine Freundlichkeit? Habe ich ihm nicht die größte aller Gelegenheiten geboten? Oh, wie sehr bedauere ich es nun, etwas nachgegeben zu haben, das ich in Ermangelung eines besseren Ausdrucks als Schwächen des Fleisches bezeichnen will. Es war richtig von dir, mich wieder zur Vernunft zu bringen, Diener. Lass uns keine Zeit verlieren. Hast du mich geschlagen? Ja. Oh, danke. Gern geschehen. Und das meine ich ernst. Sollen wir jetzt los, um deine Prinzessin zu retten? Was ist mit mir geschehen? Jemand hat den Ritus von Aschkente vollzogen. Vater hasst ihn. Er meint, man beschwöre ihn immer bei den unpassendsten Gelegenheiten. Der Teil von dir, der sich nun mit Tod identifizierte, folgte dem Ruf. Und du bliebst hier zurück. Glaube ich. Wenigstens sprichst du jetzt wieder mit deiner alten Stimme. Wie spät ist es? Es ist bald Mitternacht. Oh nein! Komm, uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Keli begann mit ihrer Wanderung durch den Mittelgang, begleitet von einigen Zofen, die sie so geschäftig umringten, wie Schleppkähne ein einlaufendes Passagierschiff. Der Herzog von Stohinit saß in der ersten Reihe und lächelte sonderbar zufrieden. Als er Schneidguts Blick begegnete, sah der Zauberer voller Unbehagen zur Seite. Der hohe Priester hob die Hände und daraufhin wurde es still. Hört mich, oh Götter! Der Herzog legte den Kopf in den Nacken. Aber warum starrte der Intrigant und Verschwörer von Stohelit zu den Fledermäusen im Dachgebälk hinauf? Hör mich, o blinder Io, der 100 Augen! Hör mich, o großer Offler, mit deinem von Vögeln umschwirrten Rachen! Hör mich, o gnädiges Schicksal! Hör mich, o kühle Bestimmung! Hör mich, so siebenhändiger Sek! Hör mich, o Hoki aus den Wäldern! Hör mich, o... Auf damit, wir haben nicht genug Zeit. Das würde nur den Unwillen der Götter erregen. Mein Unwillen ist schon erregt und ich bin hier. Hör mich, o Steighegel, gottentlegener Kuhstelle, hör mich. Die Kuhstelle kommt zum Wesentlichen. Wie? Ja, keine Zeit. Was? Verkürzt das Ritual, verdammt nochmal. Das ist sehr ungewöhnlich. Nun gut, kommen wir direkt zur Deklaration der Abstammungslinie. Geschenkt. Na schön. Bereitet den Weihrauch und die Duftkräuter für die Absolution des viergeteilten Pfades vor. Ich glaube, auch darauf sollten wir verzichten. Schneid gut. Ich bin immer noch keine Majestät, nur eine Hoheit. Wenn bitte jemand so nett wäre und die Krone holen könnte. Der Zauberer wird gar nichts holen. Er wird jetzt nämlich die Hände heben, sodass ich sie deutlich sehen kann. Prinzessin Kehli und Schneidgut drehten sich wie in Zeitlupe um. Ihr, Onkel, reicht euch das Leben meines Vaters nicht? Sechs Männer leisteten dem Verschwörer von Stohelit sowohl Gesellschaft als auch moralische Unterstützung. Männer, deren einzige Lebensaufgabe darin zu bestehen schien, hinter Leuten wie dem Herzog zu stehen. In ihren breiten Händen hielten sie entsicherte Armbrüste. Der Herzog hatte wohl vor, sich in der Thronfolge von der zweiten auf die erste Stelle zu verbessern. Hey! Dort vorn glühen die Lichter von Stolat. Wie viel Zeit bleibt uns noch? Keine Ahnung, vielleicht nur ein paar Minuten. Mord, ich hab dich noch nicht gefragt, was... Was? Was willst du tun, wenn wir den Palast erreichen? Ich weiß es nicht. Ich hatte gehofft, dass mir bis dahin was einfällt. Und? Hat sich deine Hoffnung erfüllt? Nein, aber es ist ja noch nicht so weit. Vielleicht hilft uns Alberts Zauberformel. Und ich... Pass auf! Halt dich fest! Binky segelte über den Hof des Palastes und setzte mit einem weiten Sprung durch die aufgebrochene Tür des großen Saals. Hinter der Pforte ragte die perlmutterne Wand der Grenzfläche auf. Und die beiden Reiter spürten ein kaltes Prickeln, als sie das trübe Glühen durchdrangen. Rühr die Prinzessin nicht an! Es würde dich den Kopf kosten! Drohend erhob Mord Tods Schwert. Ein beeindruckender Auftritt. Und auch sehr närrisch. Zog dem Herzog kurzerhand mit der flachen Seite seiner Klinge eins über. Mord wandte sich den übrigen Männern zu und das blaue Feuer von Tods Schwert knisterte durch. Wer möchte sich mir entgegenstellen? Die Komplizen des Herzogs wichen zurück und verschwanden, als sie die Grenzfläche passierten. Setzt mir nun jemand die Krone aufs Haupt oder nicht? Ich will als Königin sterben. Es wäre schrecklich, als bürgerliche tot zu sein. Der entscheidende Augenblick ist gekommen. Hast du irgendeine Idee? Nein. Binky, jetzt nicht. Moment, das ist es. Wir können alle nach Hause zurück. Ich schätze, das gefiel meinem Vater nicht sehr. Schneidgut, ja, wir brechen auf. Kommst du mit? Es gibt dich noch immer, wenn diese Realität verschwindet. Das Ritual... Ja, zumindest existiert dann noch ein Teil von mir. Genau, das meine ich ja. Aber der andere Teil, der einfach zu verschwinden droht, möchte euch gerne begleiten. Ich bin nach wie vor entschlossen, hier in meinem Königreich zu sterben. Wozu du entschlossen bist oder nicht, ist mir völlig schnuppe. Ich habe die ganze Scheibenwelt überquert, um dich zu retten. Und deshalb wirst du dich jetzt gefälligst retten lassen. Die Grenzfläche folgte ihnen, als sie durch den Saal auf den Hof ritten. Das perlmutterne Schimmern versuchte sie einzuholen, streckte graue Fransenfinger nach ihnen aus. Übrigens, ich bin Isabelle. Entschuldige bitte, Ignatius Eruptus Schneidgut. Freut mich. Zauberer des ersten Grades, Absolvent der unsichtbaren Universität, früherer königlicher Wiedererkenner und vermutlich bald Kandidat für den Galgen. Du Schwarzmaler! Würdest du mir bitte erklären, wohin wir unterwegs sind? Zum Anwesen meines Vaters. Kenne ich ihn? Das bezweifle ich. Eine Begegnung mit ihm hättest du bestimmt nicht vergessen. Haltet euch fest! Jetzt überfliegen wir gleich! Mord und den anderen gelang im letzten Moment der rettende Sprung ins Raumzeitwagen. Etwas Schwarzes raste vom Himmel herab und verschluckte sich. Die Grenzfläche erzitterte unsicher, jetzt so leer wie das Bankkonto eines Bettlers. Eine Zeit lang zögerte die Kuppel, bevor sie die metaphorischen Achseln zuckte und weiterhin schrumpfte. So, da wären wir. Und Prinzessin Kim? Königin, ich bin jetzt Königin. In Ordnung, Königin Kehli also. Und, wie gefällt dir dein zukünftiges Zuhause? Kein besonders geräumiges Haus. Es wirkt nur von außen ein bisschen bescheiden. Kennst du es erstmal genau, wirst du dich wundern, wie groß es wirklich ist. Ich habe wenigstens ein Schloss erwartet. Gewaltig und schwarz mit hohen, dunklen Türmen. Ohne einen Schirmständer. Es steht immerhin eine Sense drin. Oh, Mord. Was? Was tun wir jetzt? Mein Vater wird ziemlich erbost sein, wenn er sie hier findet. Mir fällt schon was ein. Ich schreibe die Biografien neu oder so. Sowas in der Art. Ich überleg mir was. Hallo, Junge. Du solltest gleich damit anfangen, dir etwas zu überlegen. Aber versuch gar nicht erst, dich zu entschuldigen. Ich bin zurück und ich bin erzürnt. Herr Schweig! Entschuldige bitte. Ja? Ich bin sicher, er wollte nur das Beste, Herr. Wie heißt du? Schneidgut, Herr. Ich bin Zauberer, Herr. Ich bin der Zauberer, Herr. Halt die Klappe, Zauberer. Sehr wohl, Herr. Ich erwarte eine Erklärung, Tochter. Warum hast du dem Narren dort geholfen? Ich liebe ihn, Vater. Glaube ich wenigstens. Im Ernst? Davon hast du nie was erzählt? Nun, die ganze Zeit über blieb uns nur wenig Zeit und es ergab sich keine geeignete Gelegenheit. Vater, er wollte... Sei still. Aber jetzt rede ich, Junge. Mord. Ich heiße Mord. Ich bringe dich in meinem Heim unter. Ich bilde dich aus. Ich gebe dir Essen, Kleidung und eine Gelegenheit, von der du nicht einmal zu träumen gewagt hättest. Das ist nun der Dank. Du entfernst meine Tochter von mir. Du vernachlässigst deine Pflicht. Du hinterlässt Wunden der Realität, die wahrscheinlich erst in 100 Jahren heilen. Mit deinem unüberlegten, verantwortungslosen Handeln nimmst du deinen Gefährten jede Chance. Die Götter verlangen sicher, dass sie aus dem Universum getilgt werden. Mit anderen Worten, Junge, du hast deinen ersten Job gründlich verpatzt. Lass die anderen gehen. Sie wurden nur in die Dinge verwickelt. Sie trifft keine Schuld. Du könntest bestimmt dafür sorgen, dass ihnen nichts geschieht. Warum sollte ich sie verschonen? Sie gehören jetzt mir. Ich bin bereit, für sie zu kämpfen. Ach, wie tapfer und großmütig von dir. Dauernd versuchen irgendwelche Sterbliche gegen mich zu kämpfen. Noch nie hatte einer von ihnen Erfolg. Geh jetzt. Nein. Ach, du forderst mich heraus. Zu einem Duell zwischen ebenbürtigen Gegnern. Falls es sie nicht vermeiden lässt. Und wenn ich gewinne... Wenn du gewinnst, kannst du frei wählen und entscheiden. Folge mir. Weißt du wirklich genau, worauf du dich einlässt? Nein, du kannst den Herrn nicht besiegen. Glaub mir, ich weiß es. Albert? Ja? Hol die Gläser. Ja, Herr. Tod streckte die Arme aus und in seinen Händen materialisierte sich die Sense. Mord zog sein Schwert. Albert kam mit zwei kleinen, kristallenen Behältern zurück und setzte sie wortlos auf einem Säulensims ab. Die eine Uhr war um ein Vielfaches größer als die gewöhnlichen Lebensgläser. Dunkel, schmal und mit einem komplizierten Motiv geschmückt, das aus einem Totenschädel mit mehreren Knochen bestand. Ach, meine Güte. Seine Lebensuhr enthält überhaupt keinen Sand. Und in der Lebensuhr von Mord war auch nicht mehr gerade viel Sand. Sieht nicht gut aus für dich, Junge. Hey, Zauberer. Sei so gut und zähl für uns bis drei. Könntet ihr euer Problem nicht aus der Welt schaffen, indem ihr euch an einen Tisch setzt und in aller Ruhe... Nein! Gut. Eins tot hob drohend seine Sense. Zwei... Wir haben beide gemordet! Natürlich. Meine Damen und Herren, ich melde mich hier live vom dramatischen Endkampf. Der Seelenräuber, Herrscher der Schattenwelt, tot gegen seinen Lehrling. Ja, gegen seinen Lehrling. Der, wenn auch aus Fleisch und Blut, doch in der letzten Zeit eine beachtliche Entwicklung durchgemacht hat. Wobei, verlieren keine Zeit. Gerade sehen wir, wie der Junge zurückspringt. Viel zu langsam holt er aus mit seinem Schwert. Schlägt zu. Der Tod kommt näher und grinst. Ja, was bleibt ihm als anderes übrig? Er verhöhnt seinen Gegner. Der Junge... Verdammt, das kann nicht so schwer sein! Natürlich Mord. Er duckt sich, weicht einem Sensenhieb in Kopfhöhe aus und saust nach rechts. Oh, das war knapp. Aber da richtet er sich schon wieder auf, schließt beide Hände und Schwerthemd, schlägt zu. Er stürmt weiter vor, um seinen Vorteil auszunutzen. Doch kann Tod das immer wieder zustoßende Schwert abwehren. Aber was ist das? Mord taumelt, scheint getroffen. Aber wie ist der tödliche Streich geschehen? Er hat mich nicht getroffen. Ich kann nur schlicht und ergreifend nicht mehr. Das war's dann. Mord! Mord! Mord! Ich heiße Mord! Wahnsinn! Jede Sekunde dieser Kampf wie eine neue Wendung. Ich bin noch tödlich erschöpft. scheint jetzt Mords Schwert ein gespenstisches Eigenleben zu entwickeln. Der Knochenmann taumelt zurück und duckt sich unter den wütenden Hieben. Aber jetzt geht der Schnitter wieder zum Angriff über und wie? Vater! Mann! Was ist jetzt? Isabelle, die Adoptivtochter des Schattenfürsten, stürzt sich zwischen die beiden Kontrahenten. Beide Kämpfer halten mitten im Schlag inne. Was für eine Anspannung! Hören Sie dieses Knistern! Ein tödliches Familiendrama deutet sich hier an, meine Damen und Herren! Vater! Lass nur, Tochter. Er hat sowieso verloren. Schau doch mal auf seine Lebensuhr. Tatsächlich konnte man nur noch wenige einzelne Sandkörner sehen. Aber nur dann, wenn man auch ganz besonders genau hinsah. Oh nein, das war's dann, Junge. Du hast recht. Es gibt keine Gerechtigkeit. Es gibt nur dich. Du hast einmal gesagt, man brächte die ganze Welt in Gefahr, wenn man mit dem Schicksal einer Person herumfuscht. Ja? Du hast sein Leben manipuliert. Und auch meins. Was verlangen die Götter dafür? Von mir? Ja. Von mir können sie nichts verlangen. Irgendwann müssen selbst die Götter meinem Ruf folgen. Das scheint wohl kaum besonders fair zu sein, oder? Sind die Götter nicht für Gerechtigkeit und Gnade zuständig? Junge, du ahnst nicht, wie sehr ich das bedauere. Vielleicht doch. Einige Sekunden lang starrte ihn tot verblüfft an. Und dann begann er zu lachen wie ein Erdbeben auf einem Friedhof. Er griff nach Mords Lebensuhr und hielt sie ihm vor die Augen. Das letzte Sandkorn rutschte über die glatte Fläche, zögerte am Rand und fiel in die untere Hälfte. Kerzenlicht spiegelte sich auf den Siliziumfacetten wieder, als es sich langsam drehte, lautlos landete und einen winzigen Krater schuf. Das Glühen in Tods Augenhöhlen wurde immer heller, bis es Mords Blickfeld ganz ausfüllte. Und dann drehte Tod das Glas um. Ja, und wo bleibt jetzt unser Happy End? Terry, wo bist du? Wir brauchen dich und deinen Kopf. Hey Terry, ist das schon alles? Wir kriegen hier so einen Hals. Deine Geschichte hat uns so viel versprochen, was sie jetzt nicht einhalten kann. Die Scheibenwelt muss sich weiter drehen. Komm Terry, steh deinen Mann. Wo bleibt unser Happy End? Wir fordern unser Happy End. Was ist mit unserem Happy End? Terry, mach, dass du fertig wirst, ich muss aufs Klo. Verdammt nochmal, komm mit dem Baum raus. Du musst noch weiter schreiben, ja, sonst sind wir beim nächsten Mal nicht mehr dabei, verdammte Scheiße. Du mach mal hin, nur los. Wo bleibt unser Happy End? Terry, gib mir meinen Text zurück. Wir fordern unser Happy End. Was ist mit unserem Happy End? Die Geschichte hat ein Happy End. Wo bleibt unser Happy End? Happy End, Happy End, Happy End. Wir fordern unser Happy End. Happy End, Happy End. Was ist mit unserem Happy End? Happy End, wer hat unser Happy End verpennt? Happy End, Happy End, Happy End, Happy End. Der königliche Wiedererkenner, Hüter des privaten Schlafzimmers der Königin. Seine magische Durchlaucht, Ignatius Eruptus Schneidgut. Zauberer des ersten Grades, Isabel, und Absolvent der unsichtbaren Schneidgut. Mord, Ignatius Eruptus. Das glückliche Paar. Ja. Wie fühlt ihr euch frisch vermählt? Ach ja, ja. Darf ich denn die Braut küssen? Oh. Zauberer habt ihr so ein Gelübde, oder? Gelübde hin oder her, heute erlaube ich mir mal eine Ausnahme. Na gut, dann komm schon her. Holla. Ja, die hätte ich auch geheiratet. Aber jetzt entschuldigt mich. Ich habe da noch eine Verabredung. Am Buffet. Es scheint ihm recht gut zu gehen. Kein Wunder. Er ist weit und breit der Einzige, der sich erlauben kann, der Königin nicht zu gehorchen. Ihr erhaben Das heißt, er sei die wahre Macht hinter dem Thron und sei ihn als Eminenz oder so. Wie steht's mit Stohelit? Stohelit? Ah, soweit ganz gut. Abgesehen von den Kellern, die umgebaut werden sollten. Euer verstorbener Onkel hatte einige ungewöhnliche Hobbys. Also. Sie meinen dich. So lautet jetzt dein offizieller Name. Mord wäre mir lieber. Du wirst dich daran gewöhnen. Nicht damit gerechnet, dass du kommst. Immerhin geht es um die Hochzeit meiner eigenen Tochter. Und außerdem habe ich zum ersten Mal eine offizielle Einladungskarte mit goldenem Rand und allem drum und dran bekommen. Ja, aber als du eben bei der Trauung gefehlt hast, dann... Ich hielt meine Gegenwart bei jener Zeremonie nicht unbedingt für angemessen. Eigentlich bin ich ein wenig überrascht. Ich dachte, du wolltest die Prinzessin heiraten. Ja, wir haben drüber gesprochen und gelangten zu folgendem Schluss. Man sollte nichts überstürzen, nur weil man zufälligerweise mal eine Prinzessin gerettet hat. Sehr weise. Wie dem auch sei. Ich habe beschlossen, mein Interesse für menschliche Angelegenheiten aufzugeben. Tatsächlich? Wovon meine beruflichen Verpflichtungen natürlich nicht betroffen sind. Du weißt ja, sie verlangen in erster Linie Objektivität, keine Anteilnahme. Eine Frage habe ich noch. Was ist damals eigentlich genau geschehen? In der einen Sekunde standen wir noch... Ich habe mit den Göttern gesprochen. Im Ernst? Ja, die Götter sind gerecht und auch sentimental. Solche Eigenschaften fehlen mir, wie dir klar sein dürfte. Aber noch bist du nicht frei. Du musst dafür sorgen, dass die Geschichte stattfindet. Oh ja, ich weiß. Es geht darum, die Königreiche zu vereinen und so weiter. Vielleicht wünschst du dir, bald bei mir geblieben zu sein. Naja, ich habe ein Geschenk für dich. Tod überreichte Mord ein rechteckiges Paket. Mord öffnete es und sein Blick fiel auf ein kleines, in Leder gebundenes Buch. Auf dem Rücken stand in glänzenden, goldenen Lettern Mord. Es müssen noch viele Seiten gefüllt werden, sagte er. Enthält die obere Hälfte meiner Lebensuhr noch genug Sand? Du hast das Glas einfach nur umgedreht. Du hast das Isabels Ansicht, müssen wir daraus schließen, dass ich Isabels Ansicht, müssten wir daraus schließen, dass ich im Alter von... Dir bleibt ausreichend Zeit, entgegnete Tod. Die Mathematik ist nicht annähernd so zuverlässig, wie man oft behauptet. Möchtest du zu den Taufen eingeladen werden? Lieber nicht, Tochter. Ich gebe keinen guten Vater ab. Und zum Opa eigne ich mich noch weitaus weniger. Meine Knie sind zu spitz, wenn ihr versteht, was ich meine. So, ich muss jetzt wieder los. Schon? Das ist ja nett von euch, aber die Pflicht ruft. Ihr wisst ja, wie das ist. Leb wohl, Vater. Ja, also, leb wohl. Oh Gott, das klingt grässlich, oder? In der Tat. Ich ziehe auf Wiedersehen vor. Gevatter Tod von Terry Pratchett. Aus dem Englischen von Andreas Brandhorst. Hörspielbearbeitung Leonard Koppelmann und Robert Steubner. Zweiter Teil Die Welt ist aus den Fugen. Mit Mord Andreas Pietschmann. Tod Peer Augustinski. Prinzessin Kelly Laura Mehr. Isabel Nina Weniger. Albert Hermann Lause. Schneidgut von Carlos Lopez. Außerdem Heinz Baumeister, Rainer Delventhal, Susanne Dobruschkin, Alexander Geringas, Alexander Grill, Werner Hansch, Horst Mendroch, Peter Nottmeier, Jens Wawracek und Viktor Weiß. Musik Alexander Geringas, Tim Helmers und Katharina Mittermeier. Technische Realisation Brigitte Angerhausen und Mechthild Ostermann. Regieassistenz Robert Steutner. Regie Leonard Koppelmann. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln und des Südwestrundfunks 2004. Redaktion und Dramaturgie Leslie Rosin.